Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 21 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 14 Uhr, die Nachrichten. Die Bundespolizei darf verdachtsunabhängige Kontrollen in Grenznähe, etwa an Bahnhöfen oder in Zügen, nicht systematisch vornehmen. Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg und forderte zugleich eine rechtliche Regelung bezüglich der Intensität, Häufigkeit und Selektivität solcher Kontrollen. Die türkische Religionsbehörde Diyanet hat die neue liberale Moschee in Berlin mit der Bewegung des Predigers Gülen in Verbindung gebracht. Es sei offensichtlich, dass dies ein Projekt des Religionsumbaus sei, das seit Jahren unter der Federführung von FETÖ und ähnlichen Organisationen durchgeführt werde, teilte Diyanet mit. In der neuen Berliner Moschee können Männer und Frauen gemeinsam beten und das gleichberechtigt. Außerdem gibt es weibliche Imame und keinen Kopftuchzwang für Frauen. Der Bundestag befasst sich am Nachmittag mit dem geplanten Abzug der Bundeswehr vom türkischen Stützpunkt in Cirlik. Eine Änderung des Bundestagsmandats ist dafür rechtlich eigentlich nicht notwendig. Aus politischen Gründen will das Parlament aber trotzdem über den Abzug abstimmen. Alle Fraktionen im Bundestag sind dafür. Das Wetter überwiegend sonnig bei 17 bis 36 Grad. Im Tagesverlauf im Süden und Südwesten einzelne, teils kräftige Schauer. Soweit die Meldungen. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Die Lösungen und die Transkription der Nachrichten finden Sie wie immer in Ihrem Begleitheft.